Mein Weg, yeah, mein Weg. Hab nicht gewusst, dass einem Menschen so viel Scheiße passieren kann. Hätte nicht geglaubt, dass man ein Nein im Tag zweimal verlieren kann. Es ist so komisch, ich begreife es nicht, ich red's euch, doch ich meine mich grad, ich dämmer so vom schönen Leben, rappt und das bin ich es, der sich so durch seine Wege schleppt. Ich kann das nicht glauben, ich will das nicht wahrhaben. Es war so schön, als wir noch ein Paar waren. Doch das ist jetzt vorbei, ich bin dem Hack hinüber. Es wäre falsch, wenn ich das sage, also bin ich ein Lügner. Doch dieses eine ist jetzt vergessen, mir passiert Schlimmeres. Ich kann nicht mehr, ich denk, ob das jetzt wohl immer ist. Ich hoffe nicht, denn ich ertrag das nicht mehr. Mein Leben ist grau, ja, es ist für mich schwer. Ich lebe zurzeit schwermütig, sehr dümmlich. Wer bin ich, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nur schlechter, ist nun alles aus? Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nur schlechter, ist nun alles aus? Was will das Leben mir sagen? Es weiß, mir geht das Leben nämlich am Kragen. Es sagt, ich soll es ändern, nur wem? Das muss leider ich wissen, ich kann das nicht, das ist so beschissen. Es ist jeden Tag das Gleiche, immer nur dasselbe. Ob ich sowas erreiche, ich brauche Hilfe, Hilfe von meiner Liebsten. Ich brauche irgendwen, den ich halten kann, der immer für mich da ist. Ich hoffe, ich finde, wie wenn ich mich bald nicht mehr halten kann. Aber für den das auch klar ist, dass wir beide auf uns zugehen, da müssen wir dazu stehen. Wir versuchen beide glücklich zu leben. Denn es ist schwer, ich ertrag das nicht mehr. Mein Leben ist grau, ja, es ist für mich schwer. Ich lebe so sehr schwermütig, sehr dümmlich. Wer bin ich, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nur schlechter, ist nun alles aus? Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nun schlechter, ist nun alles aus? Ich fühl mich unter dem, was ich erreichen kann. Ich mach nur 10% von dem, was ich ereignen kann. Ich mache das, weil ich von ihr nicht mehr weichen kann. Ich mach Musik, ich lach so viel, ich tanz so viel, ich mach ein Lied. Ein Lied, das für mich selber gut ist, das heilt mich vom Wahnsinn, das tut es. Es ist mein Heilmittel, schützt mich wie ein Bleikittel. Österreichisch scheiße, ein Drittel, davon sind zwei Achtel von dem Drittel, die mich verstehen. Und zwei Drittel und sechs Achtel können wieder gehen. Das sind die, die sich von Politikern was sagen lassen. Das sind die, die alle Ausländer hassen. Die haben Probleme, dann komm ich ja mit Kleinigkeit. Weil die tun um ihre Meinung streiten, es ist so schwer. Ich ertrag das nicht mehr, mein Leben ist grau, ja, es ist für mich schwer. Ich lebe zu sehr schwermütig, sehr dümmlich, wer bin ich, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir. Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nur schlechter, ist nun alles aus? Ich muss raus von hier, weg von dem Alltag. Versuche es zu ändern, ist das Ergebnis bald da? Geht es mir dann besser, bin ich dann wieder gut drauf? Oder bleibt es nur schlechter, ist nun alles aus?